Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 173 an Schiller. Es ist mir sehr lieb, dass Ihnen das Fastnachtsspiel aus der anderen Welt den gehörigen Spaß gemacht hat. Ich will doch nach den neuesten Reichstagssachen fragen und besonders nach einigen Broschüren, die in dieser angeführt sind. Es wäre lustig, wenn wir auch ein Dutzend Xenien in jene Weltgegend werfen könnten. Schicken Sie mir diese lustigen Brüder nicht eher, als bis Sie den Roman haben. Er kommt zu Anfang künftiger Woche durch einen eigenen Boten, der die Xenien, wenn Sie solche parat halten, alsdann mit zurücknehmen kann. Lesen Sie das Manuskript erst mit freundschaftlichem Genuss und dann mit Prüfung und sprechen Sie mich los, wenn Sie können. Manche Stellen verlangen noch mehr Ausführung, manche fordern sie und doch weiß ich kaum, was zu tun ist. Denn die Ansprüche, die dieses Buch an mich macht, sind unendlich und dürfen der Natur der Sache nach nicht ganz befriedigt werden, obgleich alles gewissermaßen aufgelöst werden muss. Meine ganze Zuversicht ruht auf Ihren Forderungen und Ihrer Absolution. Das Manuskript ist mir unter den Händen gewachsen und überhaupt hätte ich, wenn ich in der Darstellung hätte wollen, weitläufiger sein und mehr Wasser des Resonements hätte zugießen wollen, ganz bequem aus dem letzten Bande zwei Bände machen können. So mag er denn aber doch in seiner konzentrierten Gestalt besser und nachhaltiger wirken. Grüßen Sie Humboldt, wenn Sie ihm schreiben. An Zelter wollen wir ehestens etwas zusammen machen. Alsdann können Sie ja auch die Ceres zum Versuche mitschicken. Leben Sie recht wohl. Grüßen Sie die liebe Frau und schreiben Sie mir bald etwas von Ihrem beiderseitigen Befinden. Weimar, den 25. Juni 1796. G.